nötig. Eine Schaumband, eine Schaumband. Ich will nochmal. So, guten Morgen, hallo, willkommen im Schaumbad-Podcast, dem Podcast des Bieres. Der Podcast des Bieres, das klingt nach zum EM-Studio. Der Lampe, ich musste irgendwas, das erste, was ich gesehen habe, was ich hier rumstehen sehen habe, habe ich das zu dem Podcast. Wir könnten das auch das Podcast der Kopfhörer nennen. Podcast der Kopfhörer ist tatsächlich ganz gut. Ja, weil meistens hört man Podcasts über Kopfhörer oder über eine Bluetooth-Box. Meistens per Kopfhörer, weil es den Menschen unangenehm ist, dass sollte ja keiner mithören, was man für bescheuerten Scheiß hört. Stimmt. Also ist, glaube ich, noch nie jemand mit unserem Podcast stolz durch die Stadt gefahren, hatte Fenster runter und hat alle angeguckt, ich höre gerade Schaumbad. Naja, ich doch einige, also sieht man schon ab und zu. Ja, stimmt. Dieser Security von dem Krankenhaus, der macht das. Ja, stimmt, ja. Ja. Ich finde schön, dass du einen Bogen zu unserer letzten Sonderfolge geschlagen hast mit dem So und dem Security zum Habe ich mit So angefangen? Krankenhaus, ja. Sehr schön. Kann man das in der Post rausnehmen? Weil nee, bleibt drin. Ach Mann. Naja. Ja, ihr seid beim Erfolgspodcast Schaumbad zu Gast. Ich habe heute nur Themen dabei, die Leute lieben und du auch. Und ich will raten. Okay. Bier? Nee, Bier hast du mir schon erzählt, hast du Kopfhörer? Dabei. Kopfhörer auch keine. Okay, dann? Ja, ICE-Geschichten. Ah, Züge. Ah. Dann habe ich Tiere dabei. Ich habe noch wieder zwei alte Männer, die ich hasse. Zwar die gleichen. Richard David Brecht ist wieder in meiner Liste. Und dann ist noch... Jemand von der CSU wahrscheinlich. Nee, Jens Lehmann. Ah ja, den hatten wir aber auch schon mal. Der ist doch von der CSU, oder? Der ist von der CSU. Und ich habe noch eine lustige Geschichte über, da du ja auf Präsidenten stehst, aber diesmal aus dem United Kingdom, James Cameron. Das ist ein Premierminister. Die haben keine Präsidenten. Ja, aber weil wir immer Präsidentengeschichten erzählt haben. Das stimmt, haben, ja. Aber es gibt sicher auch Premier. Haben die irgendein Amt, das Präsident heißt in UK? Wahrscheinlich in irgendeinem Unternehmen. Vice President. Ja, zum Beispiel. Die haben nur Vizepräsidenten. Ja. Naja. Bevor man CEO gesagt hat, haben wir doch häufig Präsident gesagt. Glaube ich zumindest. Geschäftsführer. Oder Direktor, ja. Direktor. Ja, genau. Wir wollen uns kurz vorab schon mal entschuldigen für meine Leistung, weil meine Drehbücher für, also die Skript für jetzt die Folge, kamen erst 5 Minuten vor der Sendung. Und dann noch mit Änderungen, gell? Und dann noch mit Änderungen. Die kamen jetzt 2 Sekunden. Ja. Die kommen jetzt gerade noch rein, wahrscheinlich. Deshalb tut es mir leid für. Ja, ich habe das den Produzenten gesagt. Das geht so nicht. Es geht so nicht. Wir müssen das vorher haben, weil darunter leidet das Produkt. Ja. So kriegt man die Produzenten immer. Darunter leidet das Produkt. Nicht die Menschen leiden, sondern das Produkt. Da ich ja Autor bin, schreibe ich mein Skript noch selbst. Und deswegen können wir heute auf soliden, eine solide 3+. Ja, ja, das ist auch ein großer Streitpunkt. Wir können euch ja mal ein paar Internums erzählen. Großer Streitpunkt bei uns, weil ich das Budget immer für die Autorinnen verbrat. Und du das selber schreibst. Ja. Unzuverlässiger. Ja, und dann fetzen wir uns dann immer, warum ich höhere Ausgaben habe als du. Naja. Naja, ich warte auf deine schnippigen Kommentare zu meinem Leben. Das bringt uns dann von einer 3+ auf eine 2+. Ja, genau. Genug. Bei die improvisiere ich tatsächlich. Genug des Streites. Ja, das Gute ist, dass ich so gut bin. Punkt. Ja. Ja, das ist gut, dass ich so gut bin. Ich habe auch als erstes eine Frage mitgebracht. Hast du, kennst du Leute, die du noch nie persönlich getroffen hast, aber wo du denkst, die stinken? Also so, als würden sie ein bisschen riechen. Weil ich habe einen Prominenten, immer wenn ich den sehe, habe ich so einen ganz komischen Duft in der Nase, so ein bisschen abgestanden nach Schweiß in einem alten Sporttrikot. Ja, kennst du die Serie Babylon Berlin? Ja. Ich finde, die sehen alle so aus, als würden sie stinken. Er spielt ja in den 20ern wahrscheinlich. Ja, genau, das finde ich richtig gut gemacht. Ja, stimmt. Ja. Also die Serie, kann man gucken, hochwertig gemacht, schon für ARD. Aber was sie wirklich, wirklich sehr gut gemacht haben, weiß nicht, wer das da ist, das Kostüm wahrscheinlich, Maske, diese Abteilung, ist unfassbar gut gemacht, wie ranzig und miefig die Leute aussehen. Ja, das ist aber fiktionales Stinken, gell? Es gibt ja auch die Serie Shameless. Das ist auch so eine. Ja. Und in South Chicago, und die sind alle so eher in dem harten Säufermilieu unterwegs, und den siehst du. Aber es wird auch häufig genug thematisiert, dass sie stinken. Ja. Alles fiktionales Stinken. Aber ich glaube, wer wahrscheinlich gar überhaupt nicht stinkt, aber ich finde mal, der sieht so ein bisschen aus, als hätte er alten Schweiß in Funktionskleidung, ist für mich Ed Sheeran. Ed Sheeran? Ja, ich finde, Ed Sheeran sieht ein bisschen aus, als würde er stinken. Ja, das könnte aber auch an seiner Haarfarbe liegen. Nee, das ist keine roten, nee, das ist nee? Die gesamte Erscheinung Ed Sheeran, die mich denken lässt, der riecht ein bisschen. So nach, ja, Funktionsshirt, zwar gewaschen immer frisch, aber man schwitzt kurz eine Minute und schon wieder stinkt, als ja, wäre es noch nie so gewaschen worden. So eine ganz leichte Note von, vielleicht hat er, also er hätte vielleicht morgens duschen gehen sollen, aber ist erst abends gegangen, oder er denkt sich, ach, die Show kann ich noch in dem Shirt spielen, so. Riecht ja keiner. Ja, ja. Kann gut sein, aber ich habe keine Ahnung, wer Ed Sheeran ist. Du hast einfach vermutet, dass er rote Haare hat. Genau, also wer Sheeran, mit Nachnamen heißt. Genau, du hast keine Ahnung, wer Ed Sheeran ist. Das ist mit Doppel-E, oder? Oder ja, mit IE? Mit Doppel-E. Ah, okay, ne, dann könnte auch Skispringer sein. In Professorin für Hammerwurf in Sofia. Ja, ist doch gut. Ja. Sollen wir auf der Insel bleiben? Soll ich dir sagen, was Cameron hat, es gab doch diesen Abhörskandal, wo die News of the World, die zu dieser Murdoch-Presse und Sun gehört, irgendwann 2019 kam er, glaube ich, raus, oder? Nee, sogar noch früher. Die Zeit ist auch egal. Der NSA und so? Nee, das war ein Presseabhörskandal. Die haben einfach von, zum Beispiel im Königshaus, einfach die Mailboxen abgehört. Ah, ja, war 99, ja, weil sie konnten. Her, ja. Das ist eine Weile her. Cameron war auch damals Premier. Und er wurde unter anderem, hatten sie da Zugang auf seine SMS. Und da wurde die Hauptreporterin von dieser News of the World, die dann auch in dem Abhörskandal verklagt wurde, gefragt, wie Cameron denn seine SMS beendet. Und Cameron hat immer seine SMS beendet mit LOL, Cameron, weil er dachte, das heißt Lots of Love. Fand ich gut. Leute. Vor allen Dingen, wenn dir ein Premier schreibt, so, du bekommst so politische Anweisungen, vielleicht sogar per SMS, und dann steht da drunter einfach LOL. Ja, aber auch Lots of Love ist seltsam. Ja, oder? Fand ich auch. Es ist vielleicht so ein England-Ding. Ja, so, Hugs and Kisses ist ja auch die, so ein bisschen. Ja. Meinen die das auch ironisch, oder ist es einfach so ein Ding, dass man das darf? Oder das ist, es gehört so. Wenn man nicht genug Liebe und Küsse reinbringt, ist es eigentlich wie jemand in die Fresse hauen. Ja, das glaube ich, das ist ja genauso wie in E-Mail-Konversationen, dass du nicht schreibst, so deutsch anbei, sondern please find attached. Stets. Stets freundlich, weißt du? Ja, einfach stets. Stets. Zum Abschied. Stets, steter. Ja, auch gut. Nein, der Ton ist einfach höflicher. Ja, ja, und Liebe, also mehr auch Körperflüssigkeiten und so, Küsse. Hm, das weiß ich und nicht. Körperkontakt. Wie nennt man das? Kontakthormone müssen freigesetzt werden. Mhm. Bei jedem Schriftstück. Ja, vielleicht. Ja. Oxytocin, das Wort habe ich gerade gesucht. Genau, James Cameron, LOL. LOL, lots LOL. Of love. James Cameron, wann war denn der? Das ist doch auch der schon. Muss 99 gewesen sein. Ich glaube, ja, wir reden über 99. Ja. SMS auch. Was denkst du, wird Merkel 99 geschrieben? Nee, 99 war noch Schröder. Was hat Schröder in seinen SMS geschrieben am Schluss? Ich glaube, Schröder hat keine SMS geschrieben. Das war dem zu profan. Ja? Ja. Hat er vielleicht schreiben lassen? Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass Schröder angerufen hat und jeder mal dachte so, oh nee, der Schröder. Muss ich aber dran gehen, gell, Schatz, das ist der Kanzler. Ja, musst du dran gehen. Das ist dein Vorgesetzter. Oh Gott, der Schröder. Ich glaube, also ich glaube, Ende der 90er haben in der BRD häufig Telefone geklingelt und dann hat man in den Büros oder Wohnungen gehört, Gott, der Schröder. Ja. Ja, Ja, aber auch nur die Leute, die ISDN hatten. Ja. Weil da wird ja dann die Nummer angezeigt. Stimmt. Mir wurde ja die Nummer nicht angezeigt von Menschen. Ah ja, stimmt, dann sind die rangegangen und haben dann, hier ist, ja guten Tag, hier ist Peter. Peter und dann so, oh Gott, der Peter. Ach, was hat noch früher ein spannender Moment war, an Telefon zu gehen. Heute weißt du sofort so, lass ich durchklingeln, schreib in 10 Minuten meine WhatsApp mit, du hast angerufen, wichtig. Ich gehe grundsätzlich nicht an Nummern, die ich nicht kenne. Ach so, Nummern, die ich nicht kenne, da geht man ja schon lange nicht mehr ran. Ja. Also auf dem privaten Handy vor allen Dingen. Und ich habe nochmal den Versuch gemacht, weil ich dachte, ach, die Vorwahl könnte dir bekannt vorkommen, war auch ein Werbeanruf. Die haben ja auch immer lokale Vorwahlen dann. Also, ja, bringt einfach nichts. Grenzach-Wielen oder so. Ja, zum Beispiel. Göttingen. Göppingen. Ja. Amerika. Gütersloh. Ah, also, Zieren sind wir wirklich stark. Das mag ich an uns. Ja. Habe ich dir erzählt, dass ich in einem anderen Land war? Oder hatten wir darüber schon gesprochen? Ich habe mal wieder das Land verlassen. Wir haben in der Eierstraße über irgendein Land geredet, aber ich weiß nicht, ob das Land war. Das war, glaube ich. Warst du kurz in Frankreich? Nee, ich war in Litauen. Ach, du warst in Litauen. Da bist du nach unserer Wanderung hingeflogen. Das weiß ich noch. Ja, am nächsten Tag wahrscheinlich. Ja, erzähl mir von Litauen. Litauen ist weit weg. Nee, so weit auch nicht. Ganz so weit, gell? Litauen ist in Osteuropa. Das ist richtig, ja. Da gibt es viele Fichten, glaube ich. Okay. Ich bin Heißluftballon gefahren. Ist wichtig, dass man fahren sagt. Man fliegt nicht Heißluftballon, man fährt Ballon. Ja. Und habe gesehen, die haben wirklich viele Bäume. Eigentlich nur. Also wir waren in einer größeren Stadt, die Hauptstadt, die heißt Vilnius. Und dann sind wir Heißluftballon gefahren. Dazu sind wir mit dem Auto aus der Stadt rausgefahren. Und da gibt es nur Bäume, sonst nichts. Bäume. Krass. Ja. Das war, ich war, also diese Ballonfahrt. Also ist Litauen, war, Kanada, Europas. Ja. Das ist auch ein bisschen das Dänemark Osteuropas, weil es auch keine Berge gibt. Das ist das zweitflachste Land Europas. Wahnsinn. Hab ich gelernt. Und was noch? Und die Leute sind da witzig. Also man sagt, im Urlaub. Und auch die Leute. Ja, ich wollte schon gerade sagen, positiver Rassismus in Leute. Aber war lustig. Die sind alles kalte Wichser, aber dabei irgendwie geil. Weißt du, was ich meine? Ja. Also echt unangenehm, wenn du die anguckst. Die gucken dich an, als hättest du gerade ihren Hund überfahren. Aber sind irgendwie geil. Also eigentlich wie Berlin, nur dass die Leute noch geil sind. Ja, genau. Also eine Ebene mehr als Berlin. Ja, genau. Also ein bisschen fies auch. Also ich war da dienstlich. Ich habe für Marlboro Werbung gedreht. Und der hat, ja wegen den Wäldern, gell? Ihr seid auf Ponys rumgeritten und... Ja, also zumindest hatten wir viel Marlboro geraucht. Deshalb gehe ich davon aus, dass Marlboro der Auftraggeber war. Hoffentlich. Das war das... primär, wie heißt das? Oh, ich bin heute, ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht. Ja, Peter hatte Spinnenweben im Haar. Ich weiß nicht, wie lange der geschlafen hat. Ich bin aufgewacht und hatte Spinnenweben im Haar. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir jetzt das Jahr 2034 haben. Ich habe noch nicht aufgeklärt. Aber Bart ist mir immer noch nicht gewachsen. Doch, so ein bisschen kratzig bist sechs du. Sechs Jahre geschlafen und ja, 2 Millimeter Bart gewachsen. Ja, ist er wenigstens grau, mein Bart? Nee, gut. Was heißt denn hier gut? Also, ja, ich... Ich dachte, du wünschst dir das auch. Einen grauen Bart? Ja, so wie ich. Naja. Bist du der Nikolaus? Wurdest du das schon gefragt? Sag ich nicht. Also heute. Nee, heute nicht. Heute noch nicht, okay. Immerhin. Deshalb bist du so gut gelaunt heute. War toll. Vielleicht fallen mir noch ein paar Geschichten ein. Ich muss erst mal in meinem Gehirn wühlen. Ich hatte das schon vergessen. Aber eigentlich erzählen wir uns hier sowas. Ja, eben. Ja. Ja, ich bin ja ICE gefahren. Nach? München. Osteuropa. Stuttgart-München. Ist auch in Osteuropa. Ja, nee, das Spannende an dieser Geschichte ist, ich bin Freitagmorgen hingefahren und bin Freitagabend wieder zurückgefahren und dachte, der Freitagmorgen wird recht voll. Da hatte ich den ICE aber fast für mich alleine. Habe mich sehr wohl gefühlt und jetzt kommt das Spannende an der Geschichte. Freitag auf der Rückfahrt hat so ein komisches Großturnier in Deutschland stattgefunden, und zwar in Stuttgart. Ah. Ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, vermute ich. Ja. Genau, gegen Spanien, vermute ich. Ja. Ja, jedenfalls hat Deutschland gegen Spanien gespielt, und ich dachte erst, oh, 21 Uhr, doof, ich fahre so in München los, dass ich um 6:30 in Stuttgart ankomme, dann komme ich ja voll in dieses Getrubel rein. Mhm. Dann ist mir bewusst geworden, nee, die spielen ja schon um 18 Uhr. Das heißt also, ich fahre während der ersten Halbzeit, bin ich noch im ICE. Da werde ich ja in einem leeren ICE sitzen und an einem leeren Bahnhof Stuttgart ankommen. Aber Pustekuchen? Pustekuchen. Pustekuchen. Total, ne? Pustekuchen. Hätte ich nicht gedacht. Also der Freitagabendverkehr, waren genug Pendler unterwegs, dass der ICE proppe voll war. Ich froh war, eine Sitzplatzreservierung zu haben. Und auch der Stuttgarter Bahnhof war, ich bin in der 37. Minute ungefähr dann von der ersten Halbzeit in Stuttgart angekommen. Der Bahnhof war voll wie immer. Ja? Ja. Okay, hätte ich nicht gedacht. Und zwar nicht wegen Fußballtopic. Und das war ja sogar jetzt die Stadt, wo dieses Spiel war. Deswegen dachte ich, habe so apokalyptische Gefühle, bin so in so einem leeren ICE, in Stuttgart aus, keiner interessiert sich dafür, der Schaffner sagt noch, ach, sie müssen auch unterwegs sein, von wegen. Ja. Außer auf dem Heimweg dann, ich bin dann zu Fuß vom Bahnhof zu meinem Loft gegangen, da waren die Straßen leer, aber der ICE und der Bahnhof waren voll. Und die Leute am Bahnhof, haben die schlecht gelaunt gewirkt, dass sie jetzt das Spiel verpassen? Nee, war alles normal. Also vollkommen also normaler Freitagabend-Pendlerverkehr. Wie sie es gehört, aber nicht so. Und haben auch nicht alle auf ihrem Handy Fußball geguckt oder so. Nee, konntest du vergessen, weil der Bahn-WLAN dafür dann nicht stark genug ist. Ich habe gesehen, alle haben es versucht. Ich habe es auch versucht. Mhm. Konntest du vergessen. Und auch die Netze waren dann, also über Handy, so 5G brauchtest du auch nicht zu versuchen. Mhm. Hatte keinen Erfolg. Ja. Ja. Ja, ich habe es auch nicht gesehen, weil ich auch was arbeiten musste. Warst du beruflich unterwegs? Warst du beruflich unterwegs oder warst du am Rödeln? Ich war am Rödeln, ja. Okay, ja. In deiner Schreinerei. Ich habe noch, ich musste noch was fertig schreinern. Ja. Ja. Und deshalb habe ich es dann auch nicht gesehen. Aber dann habe ich irgendwann meiner Kollegin, habe ich sie gezwungen, komm, wir hören jetzt auf zu schreinern. Ja. Klappen unsere Schreiner-Laptops zu. Unsere Schreiner-Software drauf ist. So, schreien mal. Und dann haben wir die Verlängerung noch geguckt und sehr viel Alkohol dabei getrunken. Ah ja. Ja, ja, ich habe auch 2 Döschen Bier im Zug getrunken. Ja, ja. Ich hatte für meine Schreiner-Kollegin, die hat diese Schreiner-Projektverantwortung gehabt und war dann schreinermäßig im Schreiner-Stress. Sozusagen am Vorschleifen. Dann habe ich ihr diverse Alkoholsorten gebracht und welche ich ihr dann einfach nur um mein Team, dass sie ordentlich weiter schreinern können, habe ich ihr gedacht, ich tue ihr was Gutes, bringe viele Alkoholsorten und sie darf sich dann was aussuchen. Sie wollte dann alles. Okay. Ja, auf einmal oder nacheinander? Ja, ja. Auf einmal. Zusammengeschüttet. Genau. Es gab dann ich glaube, den Cocktail hat man früher Zombie genannt. Lillet Tonic mit Bier und Cider. Oh ja. Ja, war lecker. Ja. Habe ich auch einen Schluck probiert. Oder 8. 8 Schlücke. Ja. Ja, klingt gut. Ja, nee, aber dann hat sich das auch erledigt gehabt, dann mal mit diesem Fußball. Auch mal wieder schön. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin Zug gefahren, dann zu Fuß gegangen. War aber auch ganz gut. Außer, dass man Freitag. Aber interessant, dass es doch so voll ist. Einzige. Vielleicht dachten viele Menschen, ah, dann nehme ich dann den Zug, weil da wird wenig. Nee, ich glaube einfach, Freitagabend ist ja sonst die Hölle los. Ja. Und so war zu voll. Also, okay, es war nicht inhuman. Es war nicht inhuman, mussten einzelne Leute im ICE stehen, aber nicht alle. Ah, okay. Ja. Sonst müssen alle stehen. Sonst müssen alle stehen, auch weil die Sitzplätze ja rausgerödelt werden. Stehen ja auf ihren Sitzplätzen teilweise die Menschen. Nee, also er war aber voll. Auf jeden Fall habe ich mich, also neben mir saß noch eine jüngere Studentin, vermute ich, weil sie währenddessen Mathebücher gelesen hat. Nee, sie hat auf ihrem Notebook die ganze Zeit PowerPoint-Präsentationen bearbeitet, die aber sehr nach Biologiestudium aussahen. Ah, okay. Könnte auch viele so eine Agenturtante gewesen sein. Die machen auch viele Präsentationen. Ja, aber dafür sah es zu sehr nach Studium aus. Okay. So viel habe ich aber auch nicht drauf geguckt. Jedenfalls habe ich noch zu ihr gesagt, ach, dann können wir uns ja nachher Also ich setze mich mal hier auf meinen reservierten Platz, aber nachher ist bestimmt viel leerer, weil ab Augsburg sind alle Leute raus, weil dann wollen die ja bestimmt die erste Halbzeit gucken. Oh Gott, du hast mit einer Person im Zug gesprochen. Bist du so jemand? Ich musste mich durchquetschen, mich dann einrichten. Hab ihr eh schon einen Aufwand gemacht, weil ich am Fenster den Platz hatte und sie aber auch nicht durch. Also meinte dann, ich habe da den Platz. Dann waren wir eh schon am Reden und ich bin keiner, der zuquatscht. Ich habe sogar schon mal wegen dem Zuquatschenden meinen reservierten Sitzplatz aufgegeben morgens, weil ich jemand aus dem Rheinland neben mir hatte und zwar aus Bonn kam. Aus Schlemmer. Und ich bin in Stuttgart eingestiegen, er saß neben mir auf dem reservierten Platz und er hat mich bis Mannheim zugelabert, obwohl ich zwischenzeitlich schon die Kopfhörer angezogen habe und mir ein Buch geschnappt habe. Bonn bis Mannheim, also Stunde? Oder nee, anderthalb. Von Stuttgart bis Mannheim hat er mich zugequatscht. Ja, aber er hat tatsächlich nicht aufgehört zu reden. Ich habe dann Kopfhörer angezogen, dann war kurz so eine Minute Ruhe und dann habe ich diesen klassischen mit einem Finger an die Schulter Tipper. Und dann hat er weitergeredet. Also er hat gesehen, ich habe mir Kopfhörer reingemacht. Daraufhin hat er gesagt, ich war aber noch fertig mit Reden und hat mir dann an die Schulter getippt. Und dann habe ich in Mannheim, obwohl ich noch bis Köln in diesem Zug eigentlich bleiben musste und mir auch ausgerechnet hatte, der bleibt auch bis Köln in diesem Zug, habe ich ab Mannheim gesagt, oh, das ist ja mein Ausstieg, also so 5 Minuten vorher, und bin 3 Waggons weitergegangen, hatte die ganze Zeit aber Angst, dass, wenn ich in Köln aussteige, er 3 Wegen weiter aussteigt und mich einfach nur enttäuscht. So ja, richtig dich, enttäuscht dich sucht und dich dann wieder, so, jetzt junger Mann, ich muss hier noch was erzählen. Nee, eher der enttäuscht ist, dass ich vorhin fertig weggelaufen bin. Aber ich konnte mich der sozialen Situation nur so entziehen. Naja. Ja. Deswegen habe ich nur dabei belassen, ab Augsburg sollte ja leerer werden. Und in Augsburg wurde nur noch voller. Woraufhin ich dann nochmal nach Augsburg, zweiter Satz, den ich mit ihr geredet habe, gesagt habe, da habe ich wohl eine große Fehleinschätzung gehabt. Dann hat sie gekichert, wir haben wieder unsere Kopfhörer reingetan. Und ihr habt geknutscht. Nee. Oh Gott. Nee. Eine Biologiestudentin. Du weißt, dass ich sehr christlich erzogen bin und nicht an diese Biologenlügen glaube. Biologin, die, nee. Die kommt mir dann wahrscheinlich mit Evolution. Ja. Und Verhütung. Verhütung. Wir wissen aber verhüten. Nein, das ist gegen Gott. Ich bin jetzt übergegangen in die erste Klasse. Ich habe jetzt den Schritt gemacht mit Mitte, Ende 30, dachte ich jetzt. Wegen Knutschen oder wie? Nein. In Zügen fahre ich nur noch erste Klasse. Ja. Nur noch, auch bei Kurzstrecken. Ja. Okay. Bei Weitstrecken. Kurzstrecke fahre ich eigentlich nie. Also ab jetzt Fernzug. Ja, ICE. Fernzügen, ja. Mhm. Ja. Nee, weil was viele nicht wissen, ich kann es mir leisten. Ich bin sehr reich. Ja. Nee, und ich habe einen großen Vorteil, ich habe ja nebenher noch ein Reisebüro. Ja. Könnt ihr wirklich gucken, geht auf Peter orgelt rum. Peter, Erlebnisreisen Peter im Internet.de. Also das heißt Erlebnisreisen Peter im Internet.de. Ich buche viel durch mein Reisebüro für andere Menschen. Und wenn diese Menschen keine Bahncard haben, nehme ich meine Bahncard, gebe ich da an und lade die Punkte darauf. Ah, und deswegen hast du ganz viele Punkte. Ich habe Milliarden Punkte. Ach, cool. Und ein Upgrade, erste Klasse, kostet mich dann nichts. Nee, das habe ich jetzt neulich zum ersten Mal probieren. Das ist schon geil. Ja, erste Klasse ist schon besser. Weil die Sitze sind scheiße. Ja, also diesen, fand ich jetzt nicht besser. Finde ich auch nicht besser, aber du hast mehr Platz und da fahren andere Leute mit. Die Leute. Nein, vor allem sind da weniger Leute. Ja, eben. Ja. Das ist der das, Punkt. Das der also die Leute Punkt, sind ja. mindestens doppelt so ekelhaft. Alles so FDP-Leute, die schlimmen bayerischen Akzent reden. Ja. Macht aber nichts, habe ja Kopfhörer. Das ist auch wirklich so, also wenn man mal einen bayerischen Liberalen treffen möchte, dann in der ersten Klasse im ICE. Mhm. Ja. Boah, da waren so zwei. Weil die anderen Liberalen aus den anderen deutschen Bundesländern, die fliegen aus Prinzip auch Kurzstrecken. Also da wird von Stuttgart nach Mannheim geflogen, auch wenn da kein Flughafen ist. Ja, da wird nach Frankfurt Main geflogen, um dann mit dem Taxi nach Mannheim zu fahren. Aber ja. Ja. Nee, das waren wirklich schlimme Leute, aber die haben auch gequakt. Ich habe dann rumgebrüllt, wir sind hier nicht in Entenhausen. Dann war Ruhe für eine Sekunde, weil die verwirrt waren, was ich damit meine. Ja. Und dann haben sie weiter gequakt auf Österreichisch oder Bayerisch. Nee, was ich noch kurz, ich finde es interessant, dass der Zug während dieses Fußballspiels zu voll war, weil ich war mal auf der Autobahn während so einem Spiel und da war ziemlich tote Hose, tatsächlich. Das war... Ja, Autobahn funktioniert, glaube ich, besser. Zug sind die Leute darauf angewiesen. Ja. Dann kann ich auch nicht mehr timen. So viele ICEs gingen aus München dann auch in der Stunde nicht raus. Deswegen, ja. Ja, nee, da war's, das war WM 2006 Eröffnungsspiel. Da war ich auf der Autobahn von Stuttgart nach Heidenheim. Sehr schön. Da war ziemlich empty. Tote Hose. Tote Hose in Heidenheim. Tote Hose. Während hier Thorsten Frings diesen Strich unter die Latte gehämmert hat. Gegen Costa Rica. Toto. Ich weiß gar nicht, ob man den Toto nennt, aber ich finde Thorsten Toto nennen immer super. Toto. Ja. Ja. Du, soll man mal ein kleines Päuschen machen? Unbedingt. Ich muss nämlich scheißen. Und dann machen wir danach die Tiere-Rubrik. Wir haben ICEs, wir haben Auslandsreisen. Es fehlen eigentlich nur noch Tiere. Tiere. Oh, geil. Bis gleich. Geil. Und du hast noch eine Biergeschichte. Bier habe ich auch noch. Ja. Also bis nach der Pause. LOL. LOL. Tiere. Tiere. Tiere. Tiere! Ah, wieder unser klassischer Abbinder. Das ist eigentlich wie bei unseren großen drei. Das sind das so zwei professionellen Dinge. Ja, ja, ja. Oh, wo ist der Stockkopf? Ah, da reagiert nicht. Ah, Tastensperre drin. Nee, nee, nee. Aber wir hatten den Tiere-Abbinder schon in der ersten Folge, das muss Folge man dazu eins, sagen. Ja. Und jetzt haben wir Folge, weiß ich, 90? Rum? 91 sogar. 91? Ich glaube, wir sind in Folge 91. Ja. Wie oft hatten wir Tiere seitdem? Ganz so häufig. Nee, das ist eine exklusive. Und man muss ja auch sagen, hier diese zwei Vollidioten da, sanft und flauschig oder wie die heißen, die haben ja dieses Tiere, die es geschafft haben. Wir waren vorher da mit unserer Tiere-Rubrik. Wir haben alles vorher gemacht. Alle anderen, die was anderes behaupten, sind dumme Wichser. Ich habe dir heute ein Tier-Quiz mitgebracht, weil ich wäre niemals drauf gekommen. Das habe ich einfach in einer Quiz-Sendung gesehen und war aber wirklich tief beeindruckt, weil ich hätte nie auf dieses Tier gewettet. Okay. Das hilft dir ein bisschen. Ganz kurz, ja. Es gibt zwei kompetitive Dinge, die ich liebe, nämlich Quizze und Wettessen. Okay, danke, dass freust du dich drauf? Danke, dass du mir ein Quiz mitgebracht hast. Sehr gut. Welches Tier hat die meisten Riechzellen? Ed Sheeran. Nee, dann wird er nicht so stinken. Also ein Wiesel. Nee, das mit den meisten Riechzellen. Also die können am krassesten riechen. Also die haben auf jeden Fall am meisten Zellen, um Geruch wahrzunehmen. Also ja, ja, genau. Ob die am besten riechen können, würde ich nochmal sagen. Aber die können am vielfältigsten riechen. Ja, ja, ja. Gut, man denkt dann natürlich als erstes an Hunde. Ja. Aber ich habe dir ja schon geholfen, dass ich krass überrascht war. Deswegen. Ist es richtig? Nee. Ah, okay. Also ein Hund hätte mich jetzt nicht so überrascht. Ja. Ja. Dann, ich kenne nicht so viele Tiere. Es gibt Hunde, es gibt Katzen, es gibt Mäuse und oben sitzt noch ein Hahn drauf. Hahn vielleicht? Der Hahn muss es sein. Es ist der Hahn ist es. Das ist meine finale Antwort, Hahn. Peter, die Leute werden denken, wir haben das abgesprochen. Herzlichen Glückwunsch, der Hahn ist es nicht. Ja. Ich dachte gerade. Weißt du, was das ist? Ich habe gerade so einen Endorphin-Ausstoß. Ich habe extra sogar auch, es ist nämlich wichtig, wo der herkommt, ist der europäische Aal. Aal. Der europäische Aal. Aal, der europäische Aal. Ja, der hat am meisten Riechzellen. Okay. Fragt man sich schon. Aber Aale sind schon Wassertiere. Ja. Da riecht es doch nur nach Wasser. Es hat mich, vielleicht deswegen haben die so viele. Dass sie irgendwas wahrnehmen. Ja, nicht weil nur Wasser, riechen, ja. Ich weiß auch nicht, für mich hat sich da, und deswegen ist auch nicht nur eine Quizfrage, dann hätte man die Rubrik Tiere abschießen müssen, sondern die erste Frage, die sich mir auch gestellt hat, ist, wenn der unter Wasser lebt, muss der denn da so viel riechen? Aber scheinbar schon. Vielleicht, es gibt doch auch so Fische oder so Fischwasserwesen, die häufig ja mal an die Oberfläche kommen. Da tun Aale aber rumschnuppern. Rein anatomisch finde ich so bei Aalen. Delfine und Wale, die hüpfen ja auch mal raus und so. Ja, aber Aale machen sowas nicht, oder? So ein Aal ist ja wie eine Schlange geformt. Ich glaube nicht, dass die so mal ihr Näschen so aus dem Wasser stecken, oder? Weiß ich nicht. Ich habe wirklich wenig Aalerfahrung. Ja, ich habe auch weniger dann noch nachrecherchiert. Ich fand den Fakt gut, aber okay. Ja. Das war jetzt Frage 1. Ich freue mich schon auf Frage 2. Ich habe keine Frage 2. Ah. Ja. Hm. Wollen wir ein Wettessen machen? Ja. wir haben zur Auswahl vegane Bockwürste. Okay. Habe ich schon vorgekocht. War noch übrig. Was hätten wir noch? Hast Donuts. Hast du wirklich vegane Bockwürste hier? Nee. Jetzt bin ich enttäuscht. Ja. Nur aus Schweinen. Schweinebockwurst. Mag kein Wettessen. Nee, Wettessen. Nee, wir hatten neulich einen Dreh in dem. Also. Würstchen. In dem. In der Schreinerei. In dem Bockwürste eine zentrale Rolle gespielt haben. Und heute beim Aufräumen haben wir die noch gefunden. Okay. Packkisten, die eine Woche in der Sonne standen. Mm. Da dachten wir, ach, diese Bockwürste, da könnten wir doch ein Wettessen draus machen. Das hast du heute schon gemacht. Nee, ich habe dann gedacht, ach, heute nicht. Ja. Heute nicht. Ich wundere mich auch, oder jetzt wundere ich mich, ne? Ich hätte mich gewundert, dass du so gesund aussiehst. Ich habe mir ja wirklich mal als Jugendlicher eine Bifi-Vergiftung aus meinem Handschuhfach. Ich dachte, Bifis halten sich ja ewig und die hatte ich im Hochsommer auch im Handschuhfach. Oh. Und habe die noch gegessen. Das war keine gute Idee. Seitdem bin ich Vegetarier. Ah, deswegen? Nee, aber es ist keine gute Idee. Bifis halten sich auch nicht ewig, wenn man sie die ganze Zeit im Handschuhfach hat. Das denkt man eigentlich, weil die bestehen doch nur aus Pökel, Salz und Aal. Ja, dachte ich auch. Aber sie hat auch schon so leicht komisch gerochen und am nächsten Tag war wirklich eine komplette Lebensmittelvergiftung. Das liegt dann in vielen Riechzellen, die da drin verbacken sind. Ah, Beefies sind, glaube ich, wirklich nur... War das ein Original-Beefy von der Firma Beefy, Beefy, Beefy? Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Damals waren auch Aldi-Salami, oder? Nee, damals waren auch sehr in diese Gaucho-Würste. Das war so eine schärfer Western-Style gewürzte Beefy. Aber von Beefy? Nee, die hießen Gaucho. Ich weiß nicht, die waren, glaube ich, nicht von Beefy. Okay, ja, deshalb wahrscheinlich. Weil die Beefys, die halten, glaube ich, ewig. Die Sachen, haben ja nämlich diese Sachen, die vom Markt verschwunden sind, die Gaucho-Wurst. Gaucho-Wurst. Like, where, remember. Ich google sie extra mal. Die Gaucho-Würste, die war von Hertha, guck mal. Hertha. Die Gaucho von Hertha. Scheint aber noch zu geben. Nicht auf Lager, okay. Oh, schade. Ja. Wer noch eine Gaucho zu Hause hat, möge sich melden. Legt sie einfach in euer Handschuhfach und Ende des Sommers. Ich weiß auch nicht ganz ehrlich, es gibt die Gaucho nicht mehr. Weil ich bin ja kein Vegetarier. Ich wäre aber gern einer. Vielleicht brauche ich auch so ein Erlebnis, so ein Aal. Ja, leg dir mal einfach eine Beefy irgendwo in die Sonne und esse eine Woche später. Aber das war nicht der Grund für meinen Vegetarismus. Ich bin durch die Suche nach Gaucho jetzt auf Amazon gelandet. Und guck mal, das ist ein super Produkt. Und zwar Wurststicks in hochwertiger Zigarrenbox. Oh. Da ist noch eine Banderole um die Mini-Salami. Oh, das ist... Wer bestellt die Scheiße? Salami-Zigarren. Finde ich jetzt wieder sehr geschmackvoll und stilvoll. Ich weiß, wer bald Geburtstag hat. Stimmt. Ich weiß, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Also alle, ja, die Peter eine Freude machen wollen, Wurststicks aus Salami in hochwertiger Holzgeschenkebox, nennt sich Salami-Zigarren Premium. Okay. Es war doch auch mal so ein Trend, dass es Wurststräuße gibt. Ja. Also einfach ein Blumenstrauß statt Blumenwürste. Verschiedene Würste. Ah, und dazu noch eine Zigarrenbox. Schon cool. Was kann man noch? Was ist noch länglich? Kann man verschenken. Hoch, so die Sträuße sind länglich. Zigarren sind länglich. Die großen drei. Regenschirm. Wurstregenschirm. Gartenschlauch. Gartenschlauch. Den Wurstschlauch gibt es, glaube ich, auch. Bestimmt. Ich wette, wenn ich jetzt bei Amazon Wurstschlauch eingebe. Vielleicht einen, den man ans Bierfass anschließen kann. Ich hoffe, ich bekomme da jetzt kein Sextoy angezeigt, aber... Der Wurstschlauch. Aber Wurstschlauch. Ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich wie so ein Gartenschlauch irgendwie aufgewickelt auf einer Winde. Wurstschlauch. Wahrscheinlich auch für Amazon eine ganz einfache... Wurstschlauch wird mir sogar schon vorgeschlagen. Vielleicht wäre auch sowas... nicht hochwertige Zigarren? Der Wurstbaron. Wurst auf Kabeltrommel im Gartenschlauchdesign. Gar nicht schlecht. 3,5 Meter Wurst für 18,99. Das muss gute Wurst sein. Guck mal, die ist wirklich wie auf einer Kabeltrommel. Wie viel Kilo ist das? Oh Gott. 240 Gramm. 240 Gramm? Das ist aber eine dünne Wurst. Ja. Für 3,5 Meter? 3,5 Meter, 240 Gramm. Ja. Das kann nicht sein. Doch, hier, beim Wurstbaron. Wurstkabeltrommel im Gartenschlauch-Design. Erbärmlich. Das brauchst du. Was ich dachte, noch, also nicht in hochwertige Zigarren, sondern einfach so eine Schachtel Marlboro Gold oder so. Und da sind so, oder wie so Kaugummi-Zigaretten, da sind so viele kleine Salami-Sticks drin. Ich glaube, der Markt ist bespielt, nachdem ich jetzt eine lange auf alles, die, ne? Also den Wurstschlauch auf der Kabeltrommelbox. Ich glaube, der Markt ist... Nicht Kaugummi-Zigaretten, Wurstzigaretten. Man sagt ja auch durchgewurstet. Also ich glaube, da ist schon alles verwurstet. Alles mal der Markt ist tot. Ja, schade. Was heißt schade? Ich finde es eher gut. Mir öffnet sich eine neue Geburtstagsgeschenke-Welt. Also die Leute fragen mich, Peter, was willst du zum Geburtstag? Nur Wurstkabeltrommel. Jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich 9 Antworten. Wurstzigarren. Wurstzigarren, Wurstkabeltrommel, Wurst, Wurstaale. Unsere treuen HörerInnen wissen ja auch, dass letztendlich du zufrieden bist mit einer Salami und einem Knäckebrot. Deswegen. Ja. Ja. Oh, das ist gerade ein Riesenproblem für mich. Diese hohe Luftfeuchtigkeit, die derzeit bei uns in Südwestdeutschland herrscht. Schlimm. Sie ist wirklich schlimm. Mein Knäckebrot ist weich. Oh. Weil Knäckebrot ist sowas, das hat man in der Schublade und hält dafür immer. Aber zurzeit, neulich mal Salami-Knäckebrot-Session machen wollen, gestern Morgen, Knäckebrot war nicht essbar. Du leidest quasi unter Vasa-Impotenz. Ja. Ja. Glaub schon. Ja. Ja. Du hast ein lappriges Vasa. Apropos Bierfass. Ah, du wolltest über Bier erzählen. Ich freue mich jetzt schon. Apropos Bierfass. Die Story ist ziemlich lame. Schon mal vorankündigen. Aber das liegt an den Autoren, dass die erst um 6:55 da die Bücher geschickt haben heute. Ich bin jetzt schon gelangweilt, aber es geht uns allen so. Wir kommen dazu. Ich war auf einer Gartenparty mit 80 Gästen oder so kürzlich. Eine Feier für Verwandte und Freunde von mir. Habe ich denen ausgerichtet. Okay. Zu meinem 50. Vorgefeiert ein bisschen. Ja. Da hätte ich schon mal wissen sollen, dass es dieses Wurstzeug gibt, weil ich habe total den Mist zum Geschenk gekriegt. Ein Springbrunnen. Ein Billardkö. Oh, Billardkö kann man als Wurst machen. Ein Salamikö. Ja. Ja. Mit Salami, mit Wurstkreide, Senfkreide. Senfkreide. Ja, so ein harter Senf. Also genau. So ein eingetrockneter Senf, den man sich immer vorne auf die Wurst schmieren kann. So eine Knolle, wie heißt es, Meerrettich. Meerrettich. Meerrettich schmeckt ja auch lecker mit Salami. Wie sprichst du Meerrettich aus? Meerrettich. Wie sagst du Rettich? Rettich. Sag mal Meerrettich? Meerrettich. Ist wahrscheinlich falsch. Ja, eigentlich bin ich perfekt, aber ja, möglicherweise. Deswegen, ich zweifle jetzt auch eher an mir. Wie sagst du es? Meerrettich. Meerrettich. Meerrettich. Also Meerrettich. Meerrettich. Ich sag Meerrettich. Ja, das ist wahrscheinlich Quatsch. Meerrettich. Meerrettich. Meerrettich. Das klingt wie was. Wie was, die. Rittig. Ja. Nee, sag noch einmal. Meerrettich. Das klingt so, wie als hätte Jesus jetzt irgendwo in der Bibel so einen Bergpredigt gehalten und will sagen, dass die Leute sich fortpflanzen sollen oder so. Und dann steht er halt auf dem Berg und sagt einfach. Meerrettich. Meerrettich. Aber Meerrettich könnte auch ein Ort in Israel sein, finde ich. Meerrettich, ja. Bei Nazareth um die Ecke ist Meerrettich. Genau. Bethlehem, Nazareth, Meerrettich. Ja. Der Bürgermeister heißt Anton. Anton, natürlich heißt er Anton mit Nachnamen. Nee, mit Vornamen. Ja, stimmt. Anton Salami oder so. Nee, Anton Salman, so heißt der. Salman. So heißt der Bürgermeister von Bethlehem. Aber es gab auch einen Herrn Salami, gell? Der Bürgermeister von Bethlehem heißt Anton Salman. Bürgermeister von Bethlehem. Meerrettich. Ja, also als ich von Meerrettich nach Nazareth gewandert bin, da habe ich auf jeden Fall, du hast von Bier auf einer Gartenparty erzählt. Da war das Bier irgendwann alle und ich, dann lief da auch dieses, ein Fußballspiel, der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren. Mhm. Welches Spiel? Gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft der Dänen. Fall dazu? Deutschland gegen Dänemark. Ah, okay. Ich habe das Spiel nicht verfolgt, das heißt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Doch, aber das heißt so. Deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren. Dänemark. Nationalmannschaft der Dänen. Ja. Ja. Es gibt Herren und Dänen. Ja. Das ist ja auch wie die dänische Minderheit, das ist dann die dänische Minderheit, die in Schleswig-Holstein die Kopen wohnt. Die Kopen heißen ja. Die. Nee, heißen sie nicht. Ich glaub, nee. Dänische, die heißen doch einfach dänische Minderheit. Ich glaube, die heißen Dänen, ne? Deutsche nee, Dänen. Die haben ja feste Parlamentssitze im Schleswig-Holsteiner. Ja, aber ich glaube, die heißt nicht, das Volk heißt nicht dänische Minderheit, sondern Dänen. Ja, aber die Partei heißt Partei der dänischen Minderheit. Ah, das kann sein. Ja. Den Holsteiner Dänen oder so. Holstein Kiel und Holsteiner Dänen. Holsteiner Dänen. Ja. Und das war die Mannschaft gegen die genau, deutsche Nationalmannschaft. Okay. Und dann war bei diesem Spiel ein Unwetter. Unwetter und Bier alle. Also bei uns auf der Gartenparty, ja, also auf meinem 50. Geburtstag, war es Bier alle. Und bei diesem Fußballspiel war ein Unwetter. Ach, stimmt, da gab es so eine Unterbrechung, gell? Das habe ich. Ja, das war nicht in der gleichen Stadt. Meine dänische Feier, meine Geburtstagsfeier war in Südwestdeutschland irgendwo. Mhm. Und dieses Fußballspiel war in eher Nordwestdeutschland. Okay. Ja, dann haben die das Spiel unterbrochen für eine halbe Stunde. Das ist alles gleichzeitig passiert. Und dann bin ich gerast. Ich bin in meinen Dodge Ram gestiegen, weil ich brauchte eine große Ladefläche. Deshalb habe ich gedacht, sonst nehme ich meinen VW ab. Okay, ja. Aber in dem Fall habe ich meinen Ram genommen, weil ich die Ladefläche brauchte und musste, da waren 80 Leute, die kein Bier mehr hatten. Bin ich für die Hölle. Also um die Kassierer zu zitieren, das Schlimmste ist, wenn das Bier alles. Ja. Und dann bin ich losgerast nach zum Kaufland. Der hatte noch offen es war, glaube ich, 21:45 und bis 10 hatte der noch offen. Dahin gerast, 12 Minuten, und es war wie ein Banküberfall. Ich hatte noch eine kriminelle Partnerin dabei, okay, die mir half. Und wir haben, ich dachte auch, da wird nichts los sein, wie in deinem ICE. Ja. Also, der war bumsvoll, der Laden, um 21:55 an einem Samstag. Wahrscheinlich, weil alle kein Bier mehr hatten. Das kann auch sein. Wegen der Unterbrechung. Oder die dachten, ja, die Unterbrechung, da fahre ich auch noch in Kaufland. Genau, und dann tatsächlich habe ich 5 Kisten geholt und es wurden am Ende 5 Flaschen davon getrunken. Also das Bier war gar nicht mehr so alle. Ja, da war, also die haben das zweite Fass angeschlossen. Das waren dann war sicher ist sicher. Sicher ist sicher, ja. Ja. Ja. Vorteil? Du hast jetzt sehr viel Bier da. Du bist selber und ich Profiteur. Partizipiere, ja. Du bist Profiteur davon. Steht vor dir eines dieser Freiburger Notbiere. Ja, aber für Notbier, Ganter, Pilsner, finde ich herb gut. Lecker. Ja. Ja, kann man trinken. Kleiner Greif heißt das. Der kleine Greif. Es ist auch das SC Freiburg-Logo drauf, natürlich. Peter, du magst vielleicht auch gemerkt haben, dass als du gerade die Geschichte erzählt hast, bei der ganzen Spannung war das Bier wirklich alle, hat er noch Bier bekommen. Die Spannung hast du mir angemerkt, aber auch die Enttäuschung. Und die Langeweile. Nee, wie lange sind wir jetzt schon zusammen Podcast-Partner und du feierst deinen 50. Geburtstag vor mit 80 Leuten? Ah, ich habe vergessen, dich einzuladen. Ja. Oh, scheiße. Unangenehm, gell? Ich wollte jetzt offen auch in der Sendung thematisieren, damit die ZuhörerInnen das auch mitbekommen. Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja. So bedeutend bist du für mich. Ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht ist. Ich würde sagen, wir machen das nächste Thema. Ja. Auch 2 gute Freunde. Hast du noch eine Geschichte aus dem Zug? Nee, eine Geschichte aus dem Zug habe ich. Oder aus Meerrettich? Meerrettich. Nee, ich habe. Ganges. Ich habe ja so viel gegenüber Richard David Brecht und Markus Lanz schon gelästert. Ah ja, genau. Und, jetzt und ich habe Seelenverwandte wo sonst als in der Taz gefunden. Die haben eigentlich über ein Interview, was Lanz und Brecht wohl mit Toni Kroos geführt haben und ihn da auch in eine Falle gelockt haben, aber egal. Also da haben sie einen Artikel zugeschrieben. Aber da war der schöne Satz drin, der so viel Verachtung so gut in einem Satz versteckt. Also Zitat Taz. Zitat Taz. Markus Lanz, der zusammen mit dem selbsternannten Philosophen Richard David Brecht normalerweise im Duett die Hörer mit seiner Meinung zum Weltgeschehen belästigt. 2 Wörter machen diesen ganzen Satz großartig. Selbsternannt, also 3 Wörter, selbsternannt und belästigt. die Menschen belästigt. Da hat man richtig gemerkt, ja, ich habe leider nicht geschaut, wer die Autorin, der Autor dieses Taz-Artikels ist. Das hätte ich noch raussuchen sollen, aber ich fand den Satz so schön, weil er mir aus der Seele gesprochen hat. So, also man hätte es neutral schreiben können, aber Markus Lanz, der zusammen mit dem selbsternannten Philosophen Richard David Brecht normalerweise im Duett die Hörer mit seiner eigenen Meinung zum Weltgeschehen belästigt. Fand ich schön. Das ist wirklich, wirklich ein guter Satz. Ist gut, gell? Ja, das muss ich mir merken, weil belästigen, natürlich kennt man das Wort, aber es ist gut in dem Kontext für Unterhaltungsformate. Ja, du bist erst. Du unterhältst nicht, sondern du belästigst. Ja, und du bist, also der ganze Satz ist erstmal, bis auf dieses Selbstanhalt, hochdeskriptiv. Er beschreibt einfach nur, dass sie einen Podcast zu Meinung zum Weltgeschehen haben. Und nur durch diese letzte, das letzte Verb kriegt der ganze Satz einen anderen Ton. Also, und, aber jetzt nur Teufelsadvokat, ich liebe den Satz, aber das ist dann wieder zu viel, zu, wie nennt man das dann, normativ, zu viel, nicht zu viel, da ist dann Meinung einfach drin. Da ist Meinung drin, klar ist da Meinung drin. Ja, genau, also es ist nicht versteckt, sondern soll schon jeder wissen, dass die Autorin, der Autor, habe ich nicht nachgeschaut, Entschuldigung, sie hasst ihn an die Person, wir sind Seelenverwandte, wir müssen uns nicht kennen, sie hasst diesen Menschen genauso wie ich. Ja. Übrigens, Menschen hassen Jens Lehmann. Ja, genau, auf den warte ich schon die ganze Zeit. Da bin ich auch. Der hat auch so den toll die Elfmeter gekillt gegen die Gauchos. Genau. War das? Nee, das war doch. Das war Argentinien. Gegen, ja. Argentinien, genau. Ja, letztendlich hatte F-Freunde diese Fußballzeitschrift, wurde mir einfach nur bei Firefox als Ding angezeigt, die 33 Skandale des Jens Lehmann. Weil er wieder sich einen erlaubt hat. Ich habe aber nochmal, ich habe mir meine Lieblingsvier nochmal rausgesucht aus diesem Freunde-Artikel, die ich auch großartig finde bei Jens Lehmann oder schockierend. Dann bitte. Der neueste ist nämlich Pinke Haare Gate. Oh, er hat Haare, weil er sich schwul findet? Nee, vielleicht? Andrich, oder wie heißt der Andrichs? Der Andrich, Fußballspieler? Ja, ja. Er hat sich ja die Haare pink gemacht für das Viertelfinale. Stimmt, ja. Genau, und Jens Lehmann ist Fußballexperte und jetzt kommt auch wieder, fließt eins ineinander, bei Welt-TV. Welt-TV? Also bei der Springer-Presse. Ja, ja. Und hat den Thomas Gottschalk gemacht und hat gesagt, erstmal darf man ja heutzutage nichts mehr sagen, aber diese pinken Haare, da würde er dann schon Persönlichkeitsprobleme bei ihm vermuten. Vielleicht fühlt er sich heute auch als Frau. Das Zitat hat er gesagt. Jens Lehmann, ja. Okay, der ist wirklich offen. Aber Rettung scheint in Sicht, denn Lehmann glaubt, dass die UEFA das in Zukunft wahrscheinlich auch verbieten wird. Rettung scheint in Sicht. Die UEFA rettet Jens Lehmann vor den widerlichen Schwulen. Ja. Ja. Daran anschließend ist natürlich Hitzelsberger Gate, wo Jens Lehmann als Hitzelsberger sich geoutet hat. Und sie haben ja beide auch gemeinsam beim VfB gespielt und auch in der Nationalmannschaft, soweit ich weiß. Da hat er damals gesagt, komisch, glaube ich, man duscht jeden Tag zusammen. Man hat Phasen, in denen es nicht so läuft. Aber Thomas Hitzelsberger ist ein Spieler, der erstens sehr intelligent ist. Und zweitens von seiner Spielweise überhaupt nicht den Anlass gegeben hätte, dass man da hätte denken können, dass da irgendwas ist. Also er scheint Intelligenz mit sexueller Orientierung gleichzusetzen. Ich weiß nicht. Vor allem Intelligenz, die Spielweise. Ja. Ja. Also auch schön, er hat danach noch rumgefaselt, dass, unter der Dusche wäre er auch mal nackt gewesen, Thomas Hitzelsberger auch. Das muss man sich mal vorstellen mit einem Homosexuellen. Ja. Ja, ja. Dann Jens Lehmann und Rassismus. Mai 2021, Lehmann verschickt auf WhatsApp einen rassistischen Spruch über Dennis Aogo. Direkt an Dennis Aogo. Er wollte über ihn lästern, hat dann aus Versehen an ihn geschickt. Ah. Passiert ja mal. Oh Gott, was war der Inhalt? Steht es da? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich in unserem Podcast doch zitiere Jens Lehmann. Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Ah. Man weiß aber nicht, an wen er schreiben wollte. Aber er hat an Dennis Aogo geschrieben. Dennis Aogo hat er gespielt beim HSV oder so? Vielleicht hat er das irgendeinem HSV-Kumpel wahrscheinlich, geschrieben. Ja. Oder so. Und dann gibt es noch die Geschichte, dass Jens Lehmann im Juli 2022 das Garagendach seines Nachbarns mit der Kettensäge um 1,5 Meter gekürzt hat, weil er auf sein Grundstück seiner Meinung nach geragt hat und er es mit einer Kettensäge an die Garage des Nachbars zu schaffen machte. Clever, sogar das Kabel der Überwachungskamera soll er aus seiner Verankerung gerissen haben. Blöd, die Kamera lief im Batteriebetrieb weiter. Also es gibt wohl ein Video von Jens Lehmann, wie er die Garage des Nachbarn mit der Kettensäge stutzt. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Schade, Jens. Ja. Ich mochte den tatsächlich als Spieler. Der hat aber schon wohl auch schon früh in den 90ern auch schon manchmal ganz komische Sachen gesagt. Aber weil er immer so adrett wirkte, der war irgendwie, ich glaube, das ist der Kontrast zu Olli Kahn. Du hattest Boris Becker und Michael Stich, den Gentleman-Tennisspieler. Ja. Dann hatten wir Heinz-Harald Frenzen, der auch so Schnieke war. Und wir dachten, Jens Lehmann ist auch so ein Gentleman. Ja, genau. Der genau. Henry Maske so des Tors. So einen prolligen Oliver Kahn, ja. Der Menschen beißt auf dem Platz. Ja. Und dann so ein Jens Lehmann, der auch irgendwie cool aussieht. Der sieht auch aus wie ein Verwandter von mir, den ich immer sehr mochte, bis heute. Onkel Jens. Nee, der heißt anders vorne. Okay. Aber die sehen sich sehr ähnlich, sind ungefähr gleich alt. Alles, also es könnten Zwillinge sein. Und immer wenn ich Jens Lehmann gedacht habe, habe ich an diesen Onkel gedacht, wenn ich ihn gesehen habe. Ja. Wahrscheinlich hatte ich deshalb Sympathie zu ihm. Wir sollten sie mal hinterfragen. Ja. Naja. Wann kommt über Heinz-Harald Frenzen noch alles raus? Heinz-Harald Frenzen, der war Formel 1, oder? Ja. Ja. Formel 1 war nie meine Welt. Der war der zweite hinter Michael Schumacher. Ich finde den Namen einfach nur gut. Heinz-Harald Frenzen, ich habe nochmal ein Gesicht von mir. Harald ist Heinz-Harald ist ein schöner Name. Da kannst du auch nicht so was Cooles machen wie bei Hans-Joachim Seppel oder so, Hajo oder so, sondern Haier Frenzen. Haier Frenzen. Haier. Ja. Also Jens Lehmann fand ich, also ein paar Sachen fand ich unterhaltsam zu lesen. Manche sind einfach nur dumm. Ja, ja ist, also, ja, wirklich schwierig. Ja, naja. Lol. Schade, Jens. Ich fand, ist traurig für mich. Ja. Müssen wir uns einen neuen Torwart suchen, den wir gut finden. Ja. Timo Hildebrand. War es eigentlich ganz okay, gell? Der ist okay. Der ist ja. Ist ja auch hier sehr lokal verwurzelt in Stuttgart. Der ist sehr lokal verwurzelt. Ich habe ihn neulich gesehen in einem Fahrradoutfit. Also der hatte so einen, in der Stadt hast du ihn live gesehen. Ja, ja, genau. Ja, persönlich. Ich traf ihn persönlich bei einem Meet and Greet. Nein, der war da einfach. Ja, der läuft ja durch diese Stadt hier, der ist ja einfach leben. Mit seinem Fahrrad rumgeschoben. Man könnte fast sagen, Köln hat Lukas Podolski, wir haben Timo Hildebrand. Ja, genau. Ja. Und ein unfassbarer Arsch. Der, ja. Der hatte so ein Fahrradoutfit an, weißt du, so ein Rennrad-Overall, so ein, wie nennt man das? Weißt du, was ich meine? Die Rennradfahrer, die haben so ein Fahrrad-Dress. Dress-Trikot. Und was für ein Arsch. Also Timo, wenn du das hörst. Toller Arsch, Timo. Props. Wirklich toller Props Arsch. Von den Xiaomi-Brüdern. Ich habe ihn ja nicht live gesehen, genau. Ich kann das nicht beurteilen. Hat nicht geraucht, Wasser getrunken und einen perfekten Arsch gehabt. Ich glaube, Timo Hildebrand, mehr Leute sollten so sein wie er. Mehr Leute sollten so einen Arsch haben wie er. Ich will mal so einen Arsch haben wie Timo Hildebrand. Vielleicht könntest du Timo Hildebrand mal anrufen. Kann uns jemand die Nummer schicken, bitte? Dass er dir auch so einen Arsch macht? Ich glaube, der hat die Nummer 4. Das ist doch unsere Bankverbindung. Ja, die IBAN. Wir haben die IBAN 4. Ja. Er hat die Telefonnummer 4. Ach, krass, okay. Weil gestandene VfB-Legenden kriegen einstellige Telefonnummern. 0711 4. Ja. 0711 müssen wir ja nicht vorwählen, weil wir ist ja ein Ortsgespräch. Stimmt, weil wenn du die 3 anrufst, kriegst du zum Beispiel Giovanni Elber dran. Giovanni Elber, ja. Ja. Kakao hat die 9. Kakao hat die 9. Guido Buchwald ist wahrscheinlich auf der 2 oder so. Ja. Ja. Jürgen Klinsmann hatte die 1. Hat sie aber entzogen bekommen. Ja, war dann wieder weg. Wegen Miami. Nee, weil er Jens Lehmann eingewechselt hat. Ja, auch das. Bei der WM 2006. Und Jens Lehmann hat ja mal bei einem Stuttgarter Champions League-Spiel hinter die Bande gepinkelt während dem laufenden Spiel. Mit seinem Heteroschwanz. Ja. Stell mal vor, der hätte dann Hitzelsberger zugeguckt. Der arme Jens Lehmann. Ja, ja. Ja. Ich wüsste gerne mal, was in Jens Lehmann Kopf vorgeht. Er hört das jetzt wahrscheinlich und denkt, ah, shit, ich bin zu weit gegangen. Mein Lieblingspodcast, die mögen mich nicht. Ja, Jens, wir haben schon Tommy verloren. Jetzt verlieren wir auch dich. Schade. Das schauen wir, das schauen wir. Gut, wir fahren jetzt zu Jens Lehmanns Garage, bauen da unser Dach hin. Ja, ich würde vorschlagen, ich suche erstmal in der Stadt Timo Hildebrand, weil ich möchte jetzt auch sein Popo sehen. Genau, ich würde so lange schon mal zum Baumarkt fahren, diese ganzen Sachen kaufen und von den Nachbarn, dass wir dieses Dach reparieren können. Okay, sehr gut. Eine Sache bist du aber unseren Zuhörenden noch schuldig, und zwar, welcher Promi sieht denn jetzt für dich so aus, als würde er stinken? Ah. Auch Profisportler sind erlaubt. Timo Hildebrand. Was? Ja, weil er so viel Sport macht. Okay, aber der stinkt geil. Okay. Timo Hildebrand stinkt geil. Würzig. Ja. Ja. Ich bin nicht so nah an ihn ran, deshalb weiß ich nicht, ob er stank, als ich ihn traf. Er hatte so ein Fahrradtrikot an. Ja, von daher ist davon auszugehen, dass er gestunken hat. Weil diese ganzen Synthetik-Sportklamotten, die riechen. Das sah auch schon ein bisschen abgeknibbelt aus. Ja, also weil der ist ja auch ein nachhaltiger Mensch, der kauft sich nicht für jede Radtour Neues. Ja, stimmt. Und der fährt das 3 Jahre sein Trikot. Stimmt, der ist wirklich ein nachhaltiger Typ, gell? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat auch ein vegetarisches Restaurant in Stuttgart. Stimmt, ja. Also er ist auf jeden Fall auch hier aktiv für Wohltätigkeitsgeschichten, für Stelp e.V., guter Laden. Okay, dann fassen wir das doch mal einfach zusammen. Hildebrand statt Lehmann. Hildebrand statt Lehmann. Ja. Hildebrands Arsch. Ja, verrückt. Tormänner können nur in 2 Richtungen gehen. Entweder werden sie komplett verrückt, siehe Tim Wiese, oder sie werden wie Timo, unser Timo, unser Gold-Timo. Aber die meisten Großen sind Arschlöcher geworden. Außer Jens Timo. Jens Lehmann, Oliver Kahn. Tim Wiese. Der Schumacher, wie heißt der, Toni Schumacher oder so? Ja, der war, glaube ich. Dieser alte Tormann, der ist auch ein bisschen verrückt. 54 ja. War der, glaube ich. Auch auf jeden Fall auch ein bisschen komisch. Der ist wahrscheinlich tot schon, oder? Das weiß ich gar nicht. War der 74? War der nicht bei Kaiser Franz in der Mannschaft? Nee, ich glaube, das war... Ah nee, warte mal, wie hieß der 1954? Weil der hat... Über den Typ hat nämlich dieser Kommentator während des Spiels... Der Rahn müsste schießen, Rahn schießt Tor. Die kennt man ja. Kennt man ja diese ich glaube, der Kommentator damals hieß Josef Goebbels oder so. Ja. Nee, der hat über... Den Torwart, fuck, wie hieß denn der von der 54er-Mannschaft? Der hat über ihn gesagt, du bist ein Fußballgott. Und da ist die katholische Kirche komplett durchgedreht. Und Rundfunkräte und so weiter wegen Blasphemie. Der hat eine Strafe gekriegt von wahrscheinlich 50er. 200 Mark oder so. Was damals 7 Milliarden Euro waren, kaufkraftmäßig. Ich weiß einfach, dass es Leute wahnsinnig macht, wenn wir jetzt den Namen nicht sagen. Deswegen schaue ich kurz. Toni Turek. Anton, genannt Toni Turek. Ja. Deshalb Toni Schumacher, Toni Toni Turek. Okay. Toni, du bist ein Fußballgott. Wir können sie es wagen. Da hat der Papst über da das Teebatzt. Adenauer persönlich ist hingefahren und hat ihm die Fresse poliert. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie der Conny da ankommt. Da hast du ja, jetzt hör mal zu, Toni Tubak. Jetzt hörst du mir mal schön zu. Hast du etwa gesagt? Nicht der Torwart hat es nicht gesagt, der Kommentator. Der Kommentator. Hast du über den Toni gesagt, der wäre ein J, nur einen J. Genau. Ja. Und Adenauer war damals älter als Joe Biden, fairerweise. Und ein toller Kanzler. Ein super Kanzler. Toller Kanzler. In unserer Kanzlerliste auf jeden Fall irgendwo auf Platz 17. Von 9 oder so. Ja. Der Conny. Naja, immerhin ist Franz Josef Strauß nie Kanzler geworden. Ja. Glück gehabt. Gut, ich war schon am Abmoderieren. Wir waren schon lange am Abmoderieren. Jetzt kommt die Melodie, die ihr so liebt und kennt. Kommt am Ende auch eine? Nö. Gut. Der Bürgermeister von Bethlehem. Bürgermeister von Bethlehem. Naja, das musst du noch einmal singen. Ich hatte einen Ohrraum. Ich hoffe, ihr habt den auch. Genau, gute ich Nacht, empfehle euch eine Reise nach Merettich. Nach Merettich, da einen Baum pflanzen, passt ein bisschen auf, Luftraum schwierig, über Merettich. Kommt gut auf den Pott. Yes. Tschüss. Tschüss.